schau mich an, als wär ich ein Bastard. Sie schau mich an, als wär ich ein Hurensohn. Sie haben Angst vor Kriminalität, aber lassen so eine Hure los. Ich springe über meine Ziele, ein Überfall findet ihr zu viel, aber kleine Kinder zu missbrauchen ist falsch. Wir töten Menschen, die Menschen töten, weil Menschen töten falsche. Sag mir genau, was an diesem Satz falsch ist. Sag nicht, wir sind nur Kinder, sogar ein Behinderter würde sagen, ihr seid behindert. Warum müssen wegen euch Leute sterben? Die Bundeswehr ist eine Reise ins Verderben. Sie sprechen, wir gehen unter, sie beten Vater unser. Sie lagen im Dreck, ihr schließt die Augen und die Toten sind weg. Öffnet eure Augen, Hummer und Kaviar. Die Welt lebt in Grauen als Hunde und Pavian. Alles nur Affen. Ihr seid nur stark mit Bodyguards und Waffen. Öffnet eure Augen, Hummer und Kaviar. Die Welt lebt in Grauen als Hunde und Pavian. Alles nur Affen. Ihr seid nur stark mit Bodyguards und Waffen.